Hallo und herzlich willkommen zu Folge 200 von A, unserem Bonusformat. Und weil wir das ordentlich gebührend feiern wollten, haben wir uns, um genau zu sein, habe ich mir gedacht, ach, was mache ich mir die Arbeit und habe da die Community gefragt. Nein, ganz im Ernst, es kamen da ganz, ganz tolle kreative Ideen. Und zwar möchte ich euch beide, lieber Jürgen, lieber Dominik, ein bisschen löchern über unsere, ja, was soll ich sagen, gemeinsam erlebte Vergangenheit, also unsere Folgen, die wir schon erlebt haben. Na super, oh, da bin ich komplett raus. Kann mich kaum an das erinnern, was ich letzte Woche gemacht habe. Eigentlich rede ich da nur mit meinem Therapeuten drüber. Und was sagt der so dazu? Der schlägt die Hände über dem Kopf zusammen. Vor Freude oder Entsetzen? Das kein Kommentar. Okay, also wir probieren mal das Ganze, wie das funktioniert. Ihr dürft beide einfach mitten rein babbeln. Ich sehe ja im Zweifel, wer früher geredet habt. Oder wir finden ein Gentleman's Agreement in die Richtung. Und dann probiere ich jetzt zum Beispiel eine ganz simple Sache. Und dann sage ich hier, der Fragesteller ist Philipp, also ich selber. Und die Frage ist, was ist Philipps Lieblingsband? The Decemberists. Genau, und es gibt jetzt einen Punkt für Dominik. Und also, es ging schon los? Also das war das gerade. Ich dachte, du erklärst gerade noch die Regeln. Nö, das war jetzt schon, das war schon. Boah. Das ist ja. Aber das hält ja noch nicht, ist ja noch eine Testfrage. Okay. What? Du hast einen Testpunkt. Okay. Du hast einen Testpunkt. Er hat einen Testpunkt. Glückwunsch, Dominik. Aber vielleicht, gar nichts. Oder nein, wisst ihr was? Dominik kriegt einen halben Punkt, wenn es am Schluss wirklich ganz knapp wird. Boah, ist gemein, ey. Nee, das ist gemein. Wir machen wirklich, das war wirklich noch ein Test. Mhm, und ist klar, ne? Ab sofort zählt das gesprochene Wort. Okay. Eine Schätzfrage. Da würde ich gerne von euch beiden eine Zahl wissen. Mhm. Und weil jetzt Dominik als Erster was erraten hat, zumindest darf Jürgen den Anfang machen und dann wechseln wir uns bei Schätzfragen einfach immer ab. Und wer näher dran liegt, der hat gewonnen. Biarel aus der Achterrasse fragt, ab welcher Folge macht Philipp immer das Drrrr-Geräusch am Ende des Intros nach? Machst du das immer nach? Ja. Das ist mir nicht aufgefallen, dass du es immer machst. Aber in meiner Erinnerung war das mit dem immer sehr spät. Es war ein, zwei Mal, dann eine Weile nicht mehr und dann glaube ich wieder. Und dann glaube ich wieder. Und dann aber sehr, sehr regelmäßig. Ich sag mal 29. 29. Aber das hat auch keiner nachgehört, nee. Das muss früher sein. Ey, hast du eine Ahnung, was die Leute nachgehört haben? Es ist wirklich völliger Wahnsinn. Und Dominik, du sagst? 34. Also wir haben 34 und Jürgen, deins war? 29. 29, ja. 29. Und damit ist Jürgen näher dran. Es ist nämlich die 25 und damit kriegt Jürgen den ersten Punkt. Den ersten richtigen Punkt. Ja, gönne ich dir von Herzen. Aber keine Angst, die Leute waren wahnsinnig fleißig und es kommen hier noch viele schöne Fragen. Alter. Okay. Jetzt bin ich heiß. Wissensfrage von Benj. Welche Person aus einer A-Folge und damit die einzige lebt auch heute noch? Wir haben einmal eine Ausnahme gemacht. Bei einer A-Folge. Einer A-Folge. Die Moderatorin, die Björn mitgebracht hat. Gilt das als Antwort? Klingt ganz gut. Hast du einen Namen? Nein. Ah. Tja. Dominik, du kriegst einen halben Punkt, wenn du es jetzt weißt. Du weißt es aber trotzdem auch nicht. Keine Ahnung. Ich habe sie vor Augen. Ich weiß, die ist so, die hat einen dunkleren Gast. Mit einem Gast haben wir da quasi gemeinsam aufgenommen und der wusste nicht, dass die Person schon verstorben sein muss. Genau. Mit Hobbyquerschnitt. Okay, kannst du mir sagen, welche Sendung sie unter anderem moderiert? Dann würde ich dir den Punkt zählen. Ich bringe die mal durcheinander, aber ich glaube, es ist Wissen macht A. Genau, es ist Shari Reeves. Ja, genau. Genau, von daher einen Punkt für Jürgen. Na. Hallo? Nee. Du wusstest überhaupt nicht mal mehr. Das gibt auf keinen Fall einen ganzen Punkt. Natürlich gibt es einen Punkt. Ich, wenn was 100% weiß, kriege ich gar keinen, weil es noch ein Test war. Und du kriegst hier für was, wo du den Namen nicht wusstest, ein ganzes, kannst vergessen. Apropos Wissen, Dominik, eine Schätzfrage haben wir wieder. Und diesmal fängst du an. Wie viel der A-Figuren, die wir hatten, waren bisher Tiere. Also eine Anzahl ist gefragt. Zwei. Jürgen, was sagst du? Ich komme nur auf eins. Damit liegt Dominik näher an der Wahrheit, denn wir haben drei Stück gehabt. Ja, ich wollte jetzt nicht so assi sein und eins mehr nehmen, dass ich dann auf das... Ich kam aber echt nur auf eins. Wir hatten Dolly das Schaf. Wir hatten Dolly das Schaf. Jawohl, da hatten wir doch den Witz darüber von wegen das, wie hieß es, Clone-CD oder sowas, oder Clone-DVD, dass so ein Programm ein Schaf als Logo hatte. Clonezilla. Nee, Clonezilla. Nein, stimmt, das war nicht Clonezilla. Ja, nee, stimmt. Ja, Beutig der Bär. Von denen. Ja, genau. Und? Das war der erste. Und wen noch? Hatten wir noch irgendwie Flipper? Nee, wir hatten noch einen anderen Grau heute. Flipper ist tot? Ach ja, wir hatten noch einen Elefant. Ja, wir hatten Tuffy, den Elefant. Tuffy. Der aus der Schwebebahn gefallen. Genau, Grüße gehen raus an Judith in der Bonusfolge mit ihr zusammen. Aber wie gesagt, dafür ein Punkt für Dominik. Es steht also 2-1 Jürgen gegen Dominik. Das heißt, hier ist noch viel, viel offen. Schau, Dominik, du hast einen Punkt bekommen, obwohl du es auch nicht gewusst hast. Okay. Ich habe schon wieder gar keinen Bock. Bench fragt weiter. Wie viele, und hier würde ich mal sagen, das wie viele lassen wir weg. Ich möchte wissen, wer. Es ist nämlich eine Figur, die wir bis jetzt bei A hatten, waren rein fiktiv. Also welche Figur war rein fiktiv? Boah. Also ich bin stolz auf meinen Therapeuten, dass ich das verdrängt habe, weil da habe ich mich garantiert tierisch aufgeregt, als ich das erfahren habe. Wahrscheinlich warst du es. Oder so. 3, 2, 1. Und die Antwort wäre gewesen Marx Augustin. Ah ja, okay. Da bin ich mich ganz sicher aufgeregt. Oh, schön. Wieder eine Schätzfrage. Was hat der denn gemacht? Der Marx Augustin? Mhm. Ihr glaubt doch selber nicht, dass ich das jetzt alles weiß oder euch jetzt erkläre in den Umständen. Aber da ist der Stichwort, ach du lieber Augustin, das war doch dieser Dudelsack-Spieler. Die einzige richtige Antwort war das. Okay. Ja, und dann erklärt er es aber doch, weil er zu nett ist. Ja. Oh Mann, jetzt habe ich dich gerade gefeiert dafür, dass du hier den Dominik auflaufen lässt. Mhm. Wie steht's denn? Ja, wie? Immer noch 2-1. Gab ja gerade keinen Punkt. Okay. Aber wieder eine Schätzfrage und diesmal muss wieder Jürgen beginnen. Wie viele der A-Figuren, die wir im Laufe von A irgendwann besprochen haben, waren am 01.01.2017, dem Geburtsjahr von A, noch am Leben? Alter, das ist ja mal hart. Und wer hat sich denn durch die Liste gearbeitet? Du glaubst nicht, was die Leute sich für eine Mühe gemacht haben. Es war auch vor allem super kurz auf Zuruf von mir. Und noch einmal vielen, vielen, vielen Dank an alle, die da mitgearbeitet haben. Es ist völliger Wahnsinn. Darf ich mal einen geheimen Wunsch von mir aussprechen? Oh oh. Ich hab Angst davor, dass es dann wirklich jemand macht. Aber darf ich einen geheimen Wunsch äußern? Ich habe immer von so einem eigenen Wiki geträumt. So ein Podcast mit einem eigenen Wiki. Das habe ich mir aber auch schon mehrfach gedacht. Ja, man könnte auch einfach Sachen aus Wikipedia reinkopieren. Nur die relevanten Sachen aus Wikipedia. Das wird schon reichen. Moment. Das wäre so toll. Ja, und halt so das ganze Trivia drumherum. Aber du meinst jetzt sowas, also so ein Fan-Wiki? Ja, ein Fan-Wiki. Wo dann so ein bisschen der Quatsch über uns drin steht, den die Leute Jahre zusammengesammelt haben. Dass ich einen eigenen Wikipedia-Eintrag verdient habe, das steht eh außer Frage, aber ich rede jetzt wirklich von einem Ach-Fan-Wiki. Mhm. Das habe ich immer von geträumt. Aber ich möchte nicht, dass es einer macht. Das ist sau viel Arbeit. Wie war die Frage? Ach so, ja. Wie viele Figuren waren am 01.01.2017, die im Laufe von irgendwann vorkamen, noch am Leben? Ich sag 6. Also das ist ja ein typischer Fall mit, im Prinzip muss ich ja nur wenig oder mehr sagen bei solchen Schätzfragen. Weil wir nicht nach Preis ist heiß über Bieterregeln arbeiten, ja. Wenn du ein schlechter Mitspieler bist, dann machst du das natürlich. Naja, also am Ende des Tages sage ich, es sind mehr als 6. Du hast damit recht, es sind 15. Shire Reeves, was? Siegfried and Roy, Jean Connery, Christoph Tolkien, Walter Freibald, Matti Nyrkänen, Marie Fredriksson, Doris Day, Wolfgang Völz, Ute Bock, Paul Bocuse, Jamal Khashoggi, Hugh Hefner, Chuck Berry. Und das sind dann ungefähr 7,7% aller behandelten Figuren. Alter. 7,8%. Ich glaube auch einfach, so dass uns halt die Figuren auffallen mit Nachrufen und irgendwie Medienberichterstattung. Und das passiert halt. Naja, klar, aber dass jeder Zwölfte irgendwie da noch gelebt hat, als wir mit diesem Podcast, das zeigt auch echt, wie lange wir diesen Scheiß schon machen. Naja, ne? Wahnsinn. Und wow. Damit haben wir einen Ausgleich. Wir haben ein 2:2. Schöne könnte ja kaum laufen. Ja, ich führe 1,5:2. Ja. Okay, ich drehe folgende Frage mal ein bisschen um. Denn ich glaube, so hat man fast keine Chance drauf zu kommen. Die Ursprungsfrage von Bench lautet nämlich, welche A-Figur ist der Median-Tote? Also sprich, wenn man alle nimmt und bildet dann den Median des Todesjahres, wer liegt dann so genau in der Mitte? Ich drehe es ein bisschen um und sage, welches Jahr ist das, wo diese Person drin gelandet ist? Also es geht um das sozusagen den Median der Todesjahre, alle Figuren. Ja, ja. Und eine Figur qualifiziert sich dafür. Ich will aber nicht die Figur wissen, da kommt da glaube ich nicht drauf, sondern das Jahr. Ich hätte auch schon bei der ersten Frage verstanden. Mhm. Und wer ist dran? Es geht um A. In dem Fall muss wieder, ich überlege gerade, gerade hat Dominik mit mehr gewonnen. Jetzt muss Dominik wieder vorlegen mit einer Jahreszahl. Dominik hat billig abgestaubt. Ich sage 1990. Jürgen? Ich sage früher, da sind ja ein paar deutliche Ausreißer nach unten. Was wäre denn so, also ich lasse dann früher zählen, aber was wäre denn aus deinem Bauch raus dein Jahr gewesen, wo du sagst? Ja, ich wäre schon auch in so einer Liga wäre ich schon auch gewesen, aber wir hatten ja schon starke Ausreißer, naja, so stark, nee, Moment, jetzt wo ich nochmal, ist meine Antwort schon final? Ja, du hast ja gesagt, wir hatten starke Ausreißer nach unten, ich meine, wir hatten Cäsar und sonst was, aber tatsächlich so viele waren es dann auch wieder nicht. Aber ich bleib bei früher. Mhm. Und damit erhältst du einen weiteren Punkt und es steht damit 3:2 von Jürgen gegen Dominik. Und das Jahr, beziehungsweise um die Person, um die es geht, ist Louis de Funès mit 1983. Mhm. Okay. Das heißt, wir hatten wohl sehr viele Figuren. 1983? Ja. Also der Todesjahr 83. 1983. Ja. So spät. Mhm. Habe ich mir auch gewundert. So spät. Ja, ich glaube, aber halt das wieder ein typischer nicht. Fall von was ist denn der Median? Lässt man da die Extreme weg? So, das gibt es ja Fachausdrücke dafür und ich kann mir gut vorstellen, dass da die Extreme jeweils wegfallen und man halt Nein. Median ist einfach nur der Durchschnitt. Okay. Aber ja, nee, ich meine, wir hatten schon viele in der jüngeren Vergangenheit, klar, aber ich hätte schon gedacht, dass da ein paar Ausreißer nach unten das runterziehen. Krass. Bitte fahren Sie fort. Und bitte auch mal eine Frage über richtige Folgen, vollwertige Folgen. Da hoffe ich auf besseres Wissen. Ja, da gucken wir mal. Stirbt der bekanntlich zuletzt, so nicht erst. Ja, nee, ich weiß genau, dass ich da eklatante Lücken habe, aber, aber ich weiß, der Dominik auch. Ja. Gucken wir mal, was Bench uns weiter so liefert, denn von ihm kommt auch die nächste Schätzfrage. War fleißig. Ja, sehr fleißig. Welches war die früheste, und hier dürft ihr beide wieder raten, welches war die früheste Ach-Figur oder Figuren? Es qualifizieren sich dafür ungefähr 2 gleich früh. Wir dürfen beide, also wer es schneller sagt. Wer es schneller sagt. Herodes. Und damit geht ein Punkt zu Jürgen. Wir hätten hier einen Gleichstand der Figuren Julius Cäsar, Herodes und Pontius Pilatus. Ich wollte tatsächlich Cäsar sagen, weil ich dachte, oh nein, ich sag Herodes, war bestimmt noch ein bisschen früher. Und damit geht Jürgen mit einem 4:2 in Führung. Verdient. Und hier übrigens noch mehr Trivia. Nach 1999 gestorben sind 35,1% der Figuren. Nach 1899 gestorben sind 86,6% aller Figuren, die wir bis jetzt behandelt haben. Ich tue es nicht gerne, aber Philipp, ich muss deine Zählweise korrigieren. Ich habe diese Medianfrage, da hast du mir fälschlicherweise einen Punkt gegeben. Moment, ich habe dir bei den Medien einen Punkt gegeben. Dominik hat gesagt 1900, ich habe gesagt früher und es war 1983. Hat er wirklich 1900 gesagt? Dann habe ich es falsch verstanden. Oder hat er 1990 gesagt? Ich habe nämlich 1990 verstanden. Was hattest du gesagt, Dominik? Wir werden es niemals mehr herausfinden, leider. Ah, nee, dann habe ich es falsch verstanden. Okay. Nein, ich habe 1990 gesagt. Der kann nicht okay. Echt? Okay. Dann vielen Dank, Dominik, für deine, deine Ehrlichkeit an der Stelle. Dann habe ich nichts. Ja, meine Ehrlichkeit, hallo. Das sage ich jetzt mehr. Okay. Gwendolin fragt, wie viele Tiere wurden in Folge 1 besprochen und vor Gericht gestellt? Au. Ist das eine Schätzfrage? Ich nehme an. Ich würde sagen, ja. Zählen so, ich bin dran, glaube ich, aber zählen so, wenn da jetzt ein ganzes Feld Feldmäuse vor Gericht steht, zählt die einfach oder zählen da die Sorte? Das weißt du jetzt nicht, ne? Nee, die Sorte zählt. Ich habe gerade mal nachgezählt. Also wir reden nicht von irgendwie einer Zahl wie 8000, sondern wir reden irgendwie von, ja, okay. Genau. Wir haben Egel, wir haben einen Hahn, wir haben Mäuse, wir haben Maulwürfe? Weiß ich nicht genau. Wir haben Schwein. Hatten wir Hund oder Katze? Kann ich mich jetzt nicht erinnern. Oh, shit, ey. 6 ist eine gute Antwort, Dominik. Ich sage... Du kannst es immer einfach klauen. Kann ich auch 6 sagen? Natürlich. Er hat ja noch also Moment. Jürgen, du musst ja, glaube ich, vorlegen, also, ne? Die Tatsache, dass ich aus dem Kopf schon 5 Sorten aufzählen kann, spricht eigentlich dafür, dass es mindestens 8 sind. Ich sag 8. Ja. Dann sag ich 7. Das wusste ich, dass das ist so eine. Das ist, ja, okay. Hallo Jürgen, du brauchst dich nicht grämen, denn die Antwort ist 11. Ah, okay. Es gab 4-mal Schweine, das zählt aber trotzdem nur als 1. Maulwürfe, Blutegel, Hähne, Feldmäuse, grüne Käfer, Termiten, Affe, Elefanten, ein Hund und Brieftauben. Es war ein Hund und tatsächlich Affe. Also Brieftauben. Mhm. Ich kann mich nicht mehr erinnern, aber krass. Gwendolin fragt weiter und. Auch hier wieder gerne eine Schätzfrage. Wie viele Tiere flogen beim ersten Ballonflug ohne Sicherheitsleine mit? Beim ersten Ballonflug ohne Sicherheitsleine. Oh, haben wir da so einen Bremer Stadtmusikantenwitz draus gemacht? Ich hätte mal gesagt 4. Nee, ich bin gar nicht dran. Ich bin gar nicht dran und sag. Ich sag 2. Dann sag ich 3. Und damit hat Jürgen derbe abgestoppt, denn es sind tatsächlich genau deren Zahl 3. Es war ein Schaf, eine Ente und ein Hahn. Was wäre jetzt gewesen, wenn ich 4 gesagt hätte? Ente und ein Hahn. Ja, dann hätten wir ein Unentschieden gehabt, aber so haben wir ja noch ein, also diese Punktvergabe, aber so geht Jürgen mit 6-2 deutlich in Führung. Ein Glück habe ich das verhindert. Dominik, jetzt streng dich mal an. Hopp, ich glaube an dich. Ja, genau. Wir haben wieder eine Wissensfrage, das heißt einfach reinreden ist hier gefragt. Was geschah bei der Landung von Launcher Larry, als er mit einem Gartenstuhl und Ballon gelandet ist? Ich überlasse mal Dominik. Ich weiß es nicht sicher, aber ich hätte eine Vermutung. Aber ich überlasse dir das Recht zu antworten. Er hat augenblicklich einen Herzinfarkt gekriegt und ist gestorben. Nicht schlecht, Jürgen. Weißt du noch was? Ich dachte, ich hätte einen guten. Ich dachte, er wurde verhaftet, aber jetzt komme ich gerade ins Grübeln. Ist er nicht in. Nein, ihr habt beide nicht recht. Der ist in der Stromladung. Ja, genau, ich wusste. Und hat damit einen Blackout verursacht. Jetzt lässt er mich es nicht sagen. Nein, also wenn du ein was ablieferst, das geht ja dann wirklich. Ich habe ja noch nicht mal meinen Satz vollendet. Ja, ich habe das jetzt eingeloggt. Dann musst du deinen Satz besser einloggen das nächste Mal. Aber da hast du auch gleich wieder die Chance, denn wir haben wieder eine Schätzfrage, in dem Fall von Jonas Mark Züge. ICE. Ja, das ist geil. Okay. Als Horace sich bei einer Person für etwas rächen wollte, bestellte er bei jedem Londoner Klavierbauer je einen Flügel. Wie viele Klavierbauer gibt es denn in London? Zumindest wenn man dem Wikipedia-Artikel Liste von Klavierbauern nachguckt. Was schätzt ihr so? Das habe ich nicht recherchiert gehabt, ne? Das hat er jetzt gemacht. Krass. Aber nach heutigen Maßstäben. Wer ist dran? Oder nach damaligen? Ich sag mal Jürgen, weil der in Führung liegt, muss vorlegen. Hä? Wir haben noch eine Reihenfolge, wer dran ist. Ja, aber Jürgen liegt gerade zu deutlich vorne. Da sage ich jetzt, der muss anfangen. Ich bin auch dran. Ich gehe mal davon aus, er redet von heutigen Zeiten. Ich würde mal fast, könnte ich mir vorstellen, dass es mal früher vielleicht sogar mehr waren. Ich sage, heute sind es 7. Echt? Ich hätte also deutlich mehr. Also 7 und du sagst, Dominik, sagst mehr. Ja. Yeah. Und damit geht das bin ich näher dran, weil der Dominik hat gesagt, deutlich mehr. Aber auch da hat Dominik recht. Es sind nämlich, sage und schreibe, 29 Stück. 29? Jawohl. Heute noch. Ja, sieht fast so aus. Ja, London, da kommen ja alle hin. Weil London so, ist ja wirklich, wirklich groß. Ja, aber die Häuser sind doch so schmal, da bringst du überhaupt kein Klavier rein. Und dann fliegen auch nicht. Alle den Keller so krass aus. Das mit stimmt. Mit den, wie war diese Fake-Story? Mit den Baggern, aber ja. ich glaube, das ist eine Ente leider, die Geschichte, aber die ist so schön. Nee, keine Ente. Dass die Londoner sich krass die Keller ausbauen, das ist keine Ente. Das ist keine Ente. Dass die alle ihre Bagger dann im Fundament eingießen, das ist eine Ente. Keine Ente dagegen ist eine Frage wieder von Gwendolin. Und ich hätte da wieder eine Wissensfrage von euch. Das heißt, hier ist wieder Schnelligkeit und Rategeschick gefragt. Es geht nämlich um ein Zitat von Dominik, das hier offensichtlich sehr gut gefallen hat. Sommerdurchfall, das klingt wie ein Rap-Festival. In welcher Folge kam diese Aussage vor? Ausgabe 40. Was weiß ich, keine Ahnung. Sommerdurchfall. Das war bestimmt. Aber danke. Ich bin die ganze Woche hier. Always at your service. Das war bestimmt die Kosel-Folge, deren Nummer ich jetzt nicht mehr weiß. 16, glaube ich. Ich sag 16. Okay. Ihr habt beide leider nicht recht. Es ist Folge 8, Top 10 Dinge, die ihr noch nicht über Arsen wusstet. Bei Nummer 3 habe ich geweint. Immer noch einer meiner liebsten Titel, weil es so furchtbar ist. Einer unserer Dauerbrenner. Ich war näher dran. Nein. Ich habe gesagt, das ist eine Wissensfrage. Aber jetzt haben wir auch wieder eine Schätzfrage und Jürgen darf wieder anfangen, weil der so weit vorne liegt. Immer noch jetzt mit einem 6:3. Jonas Mark Züge fragt nämlich, nach wie viel Solo-Flugstunden bekommt Morris Wilson seine Fluglizenz? Nach 2. Na, eine Stunde. Damit geht der Punkt an Jürgen. Es waren zwar wenig, aber 19 waren es trotzdem noch. Ich wusste auch nur, es waren wenig. Und ich hätte mich jetzt wirklich geärgert, wenn es nur eine. Das wollte ich nämlich zuerst sagen. Ach schön. Es waren wirklich wenig, ich weiß. 19? Ja. Verrückt. Dann konnte er das ja. Naja, offensichtlich. Gwendolin fragt, und Achtung, jetzt wird es ein bisschen länger. David Koresh, Sektenanführer, eine Abspaltung der Davidianer, predigte die Enthaltsamkeit der Männer seiner Gruppe, selbst schwängerte er aber viele Frauen und verging sich auch an Minderjährigen. Zudem liebte er Waffen. Was geschah, als Beamte sein Anwesen durchsuchen wollten? Naja, es kam zu einem richtigen Feuergefecht. Haben die nicht dann sogar, am Ende sind die nicht mit so einem Panzer sogar angerückt am Ende? Das lasse ich so zählen. Also ich habe hier notiert bekommen, die Beamten konnten den Schusswechsel nicht gewinnen. 9 Tote, 4 Beamte, 5 Davidianer und das Anwesen wurde belagert. Und dann ging gleich die Frage weiter. Die Belagerung dauerte nämlich schlappe 51 Tage, bis die Panzer dann die Wand durchbrachen. Genau, es waren Panzer im Spiel. Ja. Irgendwas war da. Ja. Dann wurde Tränengas eingesetzt. Wie lange? Wie lange? Ach, eine Mann. Stunde. Jürgen, du darfst anfangen. Ach so, nicht, dass ich jetzt wieder mit einem Scherz meine Antwort versau. Keine Ahnung. 2 Stunden. Dominik, was sagst du? Eine Stunde. Und damit geht wieder ein Punkt an Jürgen. Es sind nämlich schlappe 4 Stunden gewesen. 4 Stunden? Ja. Ja? Fun Times. Apokalypsen, fragt Gwendolin. Und Weltuntergangsszenarien gibt es viele. Ratet mal, was Nostradamus für 2022, also das Jahr, in dem wir jetzt aufnehmen, nach Interpretation der Astrologen vorhersehen. Drei Ereignisse werden danach passieren. Eine weltweit, eine betrifft eine europäische Hauptstadt und ein Regimewechsel steht auch noch bevor. Ratet mal, was oder wo. Ich würde auch sagen, ihr kriegt 5 Punkte, wenn ihr davon was erratet. Hä? Also Nostradamus hat Dinge fürs Jahr 2022 vorgesehen. Eine Sache, die weltweit stattfindet, eine Sache, die ja, so auf europäischer Ebene stattfindet und ein großer Regimewechsel. Also, weltweit. Soll ich, Dominik, oder möchtest du einen Tipp abgeben? Das ist einer dieser Tage, wo ich vom Tag gestresst, todmüde hier reinkomme und dann das Einzige, was passiert, ich komplett offenbart werde mit meiner Unwissenheit. Es fühlt sich absolut fantastisch wieder an. Ich danke dafür. Ich glaube, es ist aber echt in Ordnung, nicht zu wissen, was Nostradamus irgendwie vorher gesagt hat. Ich weiß es auch nicht. Irgendwelche Astrologen da reininterpretieren. Ich habe nur Ideen. Also ich habe spontan an einen Film gedacht und habe Ideen. Nein, ich möchte dir den ersten. Ist dieser Film von Roland Emmerich. Deshalb, der 2012-Film von Roland Emmerich, der war auf Maya Voraussagen, nicht von Nostradamus, glaube ich. Ja, den meine ich auch nicht. Ich hab nicht die geringste Ahnung. Ich meine den, an dem sich Bruce Willis am Ende opfert. Aber das ist auch nur ein Guess. Was habe ich gesehen? Die Serie? Zu dem Film? Die Serie? Nein. Nee, jede Woche eine neue Komet. Ja. Nein, habe ich nicht. Schieß los? Naja, also das weltweite Ereignis kann ja fast nur was mit dem Weltall zu tun haben und ich gehe davon aus, dass da irgendein Asteroid oder irgendein Sonnensturm nicht, dass die Erde von irgendwas getroffen wird. Okay, das ist es schon mal nicht. Okay, hätte ich mir vorstellen können. Beim europäischen Ereignis, da meine ich mich dunkel zu erinnern, ist wahrscheinlich auch falsch. Aber ich meine, dass ein Vulkan den Himmel verdunkelt, ein Vulkanausbruch. Auch kompletter Nonsens. Shit. Und außerdem steht's hier nicht. Jetzt aber. Liebe und Frieden und so? Liebe und Frieden. Also, Tipp: Nostradamus hat relativ wenig mit Liebe und Frieden vorhergesehen, glaube ich. Das ist mir schon klar, aber ich wollte einfach mal ein bisschen die Ärzte hier unterbrechen. Ah ja, finde ich gut. Dann, naja, gut, dann könnte Europa natürlich auch noch absaufen. Wäre auch noch so eine Idee. Na, Europa ist jetzt schon geraten. Ein Regimewechsel haben wir noch. Ach so, ich darf nicht noch einen Tipp abgeben. Bei dem jetzt mal nicht. Das europäische Regime wechselt von Land zu Wasser. Mäuse werden die Macht übernehmen. Alles nicht schlecht. Dominik, hast du einen Tipp zu irgendeinem dieser Dinge? Ich glaube tatsächlich, dass Nostradamus die Fußball-WM in Katar vorausgesagt hat. Zählt es jetzt als weltweit oder als Regimewechsel? Das zählt als Regimewechsel, okay. Weil die UEFA zum ersten Mal zugegeben hat, dass sie quasi wirklich böse sind. Hast du noch was Weltweites und noch was EU-Technisches? EU ist, glaube ich, relativ klar, dass er hier vorausgesagt hat, dass ein Mann mit Glatze und wenig Charisma der neue Herrscher Deutschlands sein wird. Und EU-weit, glaube ich, hat er vorausgesagt, dass am 22. Tag des zweiten Monats im Jahr 22 werden zwei Männer und zwei Frauen zwei verschiedene Sachen machen. Das hat er, glaube ich, vorausgesagt. Kann mich nicht relativ gut dran erinnern. Also ihr wart so knapp dran, aber ich lese hier jetzt mal vor. Also ich glaube, weltweit ist sehr dran war. Eine dramatische Wirtschaftskrise soll die Welt in Hunger und Unruhe stürzen. Die gesamte EU soll zusammenbrechen. Dabei wird Frankreichs Hauptstadt Paris von einer Belagerung erlegen. Dabei wird Frank Elstner. Nee, egal. Entweder durch Krieg oder Massendemonstrationen oder beides, wer weiß das schon so genau. Und in Nordkorea soll es zu einem Regimewechsel kommen, nachdem Kim Jong-un bei einem Unfall sterben soll. Der kannte doch Kim Jong-un nicht. Ja, das ist ja reininterpretiert. Es ist ja reininterpretiert. Ja, da kann er ja alles reininterpretieren. Ja, das macht Frage, Leute auch. Die Frage, die fließt bitte nicht in die Wertung ein, okay? Es hat irgendwie auch, glaube ich, keiner gerade einen Punkt gekriegt. Also jeder 5 Punkte abgezogen pro Ding sind minus... Nein, Quatsch. Aber Gwendolin fragt weiter ein, und da muss ich mich an eines deiner favorisiertesten Bilder, die wir in der Achterrasse geteilt haben, mal erinnern, über dieses Wissensmagazin zum Thema Geschichte mit den Toiletten drauf. Denn hier fragt Gwendolin Folgendes, und hier ist wieder eine Wissensfrage mit Geschwindigkeit bei euch gefragt. Archäologen buddeln gerne in Plumpsklos. Welches Volk hatte die ersten Plumpsklos? Die Ägypter. Korrekt. Die Ägypter unter Ramses dem Dritten, 1200 vor Christus. Das habe ich euch erzählt, damals. Ja, vielleicht hast du das eben nicht erzählt und deswegen das hat vielleicht habe ich das auch nicht, vielleicht habe ich das auch nicht erzählt, ja. Und damit steht es noch 9-4, das heißt, Dominik kann durchaus noch ausholen, denn es gibt noch einige Fragen zu holen. Der sechsjährige Michel Komape ist ins Klo gefallen. Genau, starb 2014 in der Schullatrine. Wir erinnern uns relativ traurig in der Folge. Zum Zeitpunkt der Aufnahme kämpften die Eltern noch vor Gericht. Welche Note hatte er in Deutsch? Nein, zum Zeitpunkt, genau. Sie bekamen eine Entschädigung von 1,4 Millionen Rand, also rund 88.000 Euro. Aber in welchem Land geschah dieses Unglück? Südafrika. Korrekt. Und wieder ein Punkt für Dominik. Ich hätte jetzt auch falsch, ich hätte Kenia gesagt. Aber ja, sehr gut, Dominik. Jetzt kannst du wieder aufhören hier mit deinem Lauf. Ja, wo alles Leid herkommt aus Südafrika. Schöne Grüße an Sean. Okay. Okay. Für folgende Sache würde ich euch um ein Bieteduell bitten. Und zwar fängt Jürgen mit der 1 an. Heißt das, dass man nicht überbieten darf, oder was? Nein, nein, ihr dürft euch gegenseitig überbieten. Wie viel man sagen. Okay. Genau, wie viel ihr davon noch wisst. Und sozusagen, ihr müsst dann auch einlösen, dass ihr die Sachen dann wirklich alle nennt. Denn es geht nämlich jetzt hier um 10 Dinge und ich möchte euch von euch wissen jeweils, wer von euch weiß mehr, und die Person muss dann auch einlösen und die Dinge nennen. Ihr versteht das Prinzip? Mhm. Ja, ich meine Antwort ist 0. Ich spüre jetzt schon den Druck. Ja. Viktor Lustig hat 10 Grundsätze bzw. Gebote zum Betrügen entwickelt. Ach, shit. Da die Folge erst im letzten Jahr war, welche fallen euch denn dann noch ein? Und jetzt wüsste ich gerne von dir, Jürgen, fangen wir da an. Gehst du auf eine, also ich nehme mal an, du gehst auf die 1. Ich muss mal ganz kurz in meinem Kopf kramen. Und wenn ihr jetzt irgendwelche Mausklickgeräusche im Hintergrund, nein, Quatsch. Es gibt ja immer diese Orgasmuskralle, wo du quasi dir den Kopf selber kraulen kannst. Ich habe mir kurz überlegt, wenn du das Teil an deinen Schädel halten würdest, um quasi deine Hirnregion zu stimulieren. Das ist tatsächlich etwas Negatives, was ich sagen kann, wenn man kein Haupthaar mehr hat oder sich das Restliche so abrasiert. Das funktioniert nicht mehr so gut. Also diese Orgasmuskrallen, wie du sie genannt hast. Und das ist halt das Bittere im Leben, für mich? Diejenigen, die es nicht mehr haben können, wollen es, und diejenigen, die es haben könnten, wollen es nicht. Ach du, ich habe damit jetzt echt überhaupt gar kein Problem oder so, aber das ist was mir dann aufgefallen ist, so ein, oh, das ist hier gar nicht mehr da. Ich kann mich an kein einziges erinnern. Ich sag's, wie es ist. Dominik, ich sag eins. Du gehst auf 1, okay, Dominik, gehst du auf 2? Denk mir irgendwas aus. Also ich wüsste nicht mal eine halbe Stunde später mehr eins von denen, geschweige denn ein Jahr später. Das heißt, du steigst aus? Und ich steig 100 safe aus. Moment. Ist die Frage zu sagen, das heißt, Jürgen würde den Punkt einholen, indem er eine Sache nennt? Ja. Okay. Dann muss sie aber auch richtig sein. Die muss auch richtig sein, korrekt. Die muss exakt richtig sein. Ja, also sie muss nicht wortgleich sein, aber sie muss inhaltlich das treffen. Okay. Also wenn ich jetzt sagen würde, du sollst nicht töten, dann muss das nicht wortgleich so da drin stehen. Okay, also genau, da kann auch sein, Morden ist doof. Ja, ja. Was hat der? Der hat der, jetzt muss ich mal überlegen. Aber Sekunde, so. Dominik, nur damit es fair ist, ändert diese Aussage von mir noch dein Gebot? Also wirklich gar nicht, nein. Okay, alles klar. Nee, ich will dir fair sein. Und ich habe immer noch jetzt total einen Bammel, das zu verkacken, weil ich mich echt jetzt, genau jetzt wie Dominik liefern, Jürgen. Null erinnern kann. Aber jetzt lass mich mal kurz laut denken. Er hatte ja eine sehr scharfe Beobachtungsgabe. Der konnte sehr gut mit Leuten umgehen. Der hat Leute ganz gut manipuliert. Der hat auch wahnsinnig Zeit rausgezögert, die nicht notwendig war. Einige Vorsätze. Was, war die richtige Antwort? Also don't mix pleasure with business. Okay, ich gucke mal hier durch, ob ich hier etwas finde. Ja, ich glaube, der hat nicht gepimpert, wenn es nicht sein musste. So halt, das meine ich damit. Ich glaube, es gab eine Regel, die da ging es wirklich drum, Sex muss wirklich nur im also er soll nicht auf Sex hinarbeiten, sondern es soll nur so im äußersten Notfall, wenn es unbedingt sein muss. Nee, am Moment, da ging es, jetzt fällt mir wieder ein. Okay, jetzt finale Antwort bitte. Es ging um Gesprächsthemen und es gab ein Thema, das er nicht, das nur, wenn der andere wirklich drauf bestimmt. Drei, zwei, was war das Thema? Eins. Ja, und die Antwort. Es war wahrscheinlich Religion, aber ich bleibe bei meiner ersten Antwort. Okay, was war deine erste Antwort? nicht stöpseln, wenn es nicht sein musste. Stöpseln. Dominik, ich frag dich, zählt Folgendes ausreichend? Er bezieht sich, glaube ich, auf die Ansicht von ihm. Deute Sex nur an, ziehe es nur dann durch, wenn das Gegenüber starkes Interesse zeigt. Nein. Was? Das ist genau das gleiche Wording quasi. Nein. Hä? Das ist nicht dasselbe. Fände ich jetzt auch nicht ganz. Ich bin mir nicht sicher. Aber für alle, die es noch interessiert, sei hier nochmal vorgelesen. Sei ein geduldiger Zuhörer, sieh nie gelangweilt aus. Warte darauf, dass die andere Person politische Bemerkungen machen, dann stimme ihr zu. Ja. Lass andere Personen ihre Religiösen enthüllen, dann hab genau dieselben. Deute Sex nur an, ziehe es nur dann durch, wenn das Gegenüber starkes Interesse zeigt. Sprich nie über Krankheiten, außer jemand zeigt sich besonders betroffen. Quetsche andere nie zu persönlichen Angelegenheiten aus. Sie werden sie dir letztendlich von sich aus verraten. Prahle nie. Bringe deine offensichtliche Wichtigkeit schweigend zum Ausdruck. Sei nie unordentlich, betrink dich nie. Und dann würde ich sagen, dass, wenn Dominik hier sagt, das ist kein Punkt, dann ist es tatsächlich in dem Fall kein Punkt. Aber steht ja noch auf eure Regelklauberei rausreden. Ne? Aber ich habe jetzt wahrlich in meinem Kopf gekramt und es war wirklich genau der Punkt, auf den ich gekommen bin. Also ihr wisst, dass ich der moralische Gewinner dieses Punktes bin. Gefühlt hast du den Punkt natürlich verdient, aber das Leben ist halt einfach hart und unerbitterlich. Jürgen, ich möchte mal so eine Frage. Warst du so auch der Typ, der in der Schule, wenn er drangenommen worden ist, und hat gerade überhaupt keine Ahnung gehabt, um was es geht, dann so lange rumgeredet und vielleicht nochmal die Frage vom Lehrer neu formuliert hat, bis der Lehrer irgendwann entnervt aufgegeben hat? Immer, klar. Sehr gut. Nervt aufgegeben ist dann auch geil. Ja. Lass mich in Ruhe. Also ich kenne solche Menschen, Grüße gehen raus, die wissen schon, wer gemeint ist. Ich war auch der danach noch mehr Zeit in seinen Deutschaufsatz nach der Korrektur investiert hat, um Dinge zu rechtfertigen, die der Lehrer vielleicht übersehen haben könnte. Ja. Das war ich. Sehr gut. Frau Huber, das haben Sie nicht richtig hier. Da fehlt ein Bindestrich. Sie haben das nicht ganz richtig verstanden, glaube ich. Oh Gott. Wieder eine Schätzfrage. Pierre Dupont und François Fournier duellierten sich mehrfach. Nach drei Duellen stellten sie Regeln auf, wann es wieder zu einem Duell kommen sollte. Doch wie viele Meilen mussten unterschritten werden, damit es zu einem Duell kam? Wer ist dran? Der fragt. 100. Und damit kriegst du automatisch den Punkt, denn es sind genau 100 Meilen. Kann jetzt Jürgen nicht sagen, kann ja nicht drunter gehen und drüber irgendwie, das ist so ein golden erraten. Können wir gleich bleiben. Hier werden Regeln verbogen und das ist ja wirklich. Ja, absolut, aber alles nur zur Freude der Zuhörenden, denn es steht ja immer noch 9-6 für Jürgen. Das heißt, damit hier noch etwas Spannung aufkommt, müssen wir vielleicht ein bisschen. Und mit was mit Recht? Hühneraugen zu. Dominik, ich bin in einer Sekunde wieder da, aber machen wir das eigentlich in zwei Teile, weil wir nehmen ja hier schon eine Weile auf. Ja, das ist doch ein schöner Zeitpunkt, dass wir hier bis gleich in Teil 2 beginnen. Wir können aber auch einfach weiterspielen, weil es macht ja keinen Unterschied. Bis gleich. Ja.